SWR 2 Extra. Die Macht der Musik. Dschungel. Am Mikrofon Beatrix Gillmann. Von allen Menschen, die ich kenne, haben diejenigen am wenigsten Glück in der Liebe, denen Popmusik am meisten bedeutet, sagt Rob Fleming und weiß, wovon er spricht. Er ist Besitzer eines schlecht gehenden Plattenladens in London und schwer Liebeskummer geplagt, seitdem ihn seine Freundin Laura verlassen hat. Inzwischen ist ihm immerhin ein One-Night-Stand mit einer amerikanischen Singer-Songwriterin zumindest teilweise geglückt, aber wirklich geholfen hat das auch nicht, um seine Ex zu vergessen. Die lebt inzwischen mit einem Latzhosenträger zusammen. Und deshalb greift Rob jetzt zu anderen Methoden. Hören Sie heute den dritten Teil unserer fünfteiligen Radiofassung von Nick Hornbys Erfolgsroman High Fidelity. Die ewigen Top 5 meiner unvergesslichsten Trennungen für die einsame Insel in chronologischer Reihenfolge. Erstens, Alison Ashworth. Zweitens, Penny Hardwick. Drittens, Jackie Allen. Viertens, Charlie Nicholson. Fünftens, Sarah Kendall. Ja. Das waren diejenigen, die wirklich wehgetan haben. Findest du deinen Namen darunter, Laura? Ich schätze, du könntest dich unter die Top 10 mogeln. Aber unter den Top 5 ist kein Platz für dich. Diese Plätze sind für Demütigungen und Herzschmerz eines Kalibers reserviert, die du mir gar nicht zufügen könntest. Wenn du mich wirklich fertig machen wolltest, hättest du früher kommen müssen. Jackie Allen, 1975. Jackie Allen war die Freundin meines Freundes Phil und ich spannte sie ihm aus, langsam und geduldig, über einen Zeitraum von Monaten. Es war nicht einfach. Sehr viel Zeit, Akribie und Verstellung waren dazu nötig. Phil und Jackie gingen etwa zur selben Zeit miteinander wie Penny und ich, nur dass sie immer weiter miteinander gingen. Sie waren unser goldenes Paar, unsere Paul und Linda, der lebende Beweis dafür, dass man auch in unserer treulosen und unbeständigen Welt alt werden konnte oder zumindest älter, ohne es sich alle paar Wochen anders zu überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich ihnen und allen, denen es viel bedeutete, dass sie miteinander gingen, in die Suppe spucken wollte. Ich hatte gehofft, wenn ich mit Jackie ginge, würde etwas von der Würde ihres Standes auf mich abfärben. Aber natürlich hatte sie sie ohne Phil nicht mehr. Wenn es mir nur darum gegangen wäre, hätte ich vielleicht nach einem Weg suchen sollen, mit beiden zusammen zu sein. Aber es ist schon heikel genug, so etwas abzuziehen, wenn man erwachsen ist. Im Alter von 17 konnte man dafür gesteinigt werden. Jackie und ich fühlten uns auf aufregende, erwachsene Weise mies. Wir trafen uns heimlich, telefonierten heimlich, hatten heimlichen Sex und sagten heimliche Sachen wie, was sollen wir bloß machen, und sprachen darüber, wie schön es wäre, wenn wir nichts mehr im Geheimen tun müssten. Und dann sah ich eines Abends auf einer Party Phil und Jackie in einer Ecke beieinander hocken. Phil war offensichtlich verzweifelt, bleich und in Tränen nahe. Und dann ging er heim. Und am nächsten Morgen rief sie an und fragte, ob ich mit ihr einen Spaziergang machen wolle. Und dann nahm die Sache ihren Lauf. Wir taten nichts mehr heimlich. Und es hielt vielleicht 3 Wochen. Seit damals bin ich noch einige Male eine der Ecken eines Dreiecksverhältnisses gewesen. Aber dieses erste Mal war das härteste. Phil sprach nie wieder ein Wort mit mir. Meine Mom bekam einen Anruf von seiner Mom. In der Schule gab es ein paar unangenehme Wochen. Und nun halte dagegen, was passiert, wenn ich heute so einen Schlamassel anrichte. Ich kann in andere Pubs und Clubs gehen, den Anrufbeantworter anstellen und mir einen neuen Freundeskreis suchen und jeden Kontakt mit vorwurfsvollen Eltern meiden. Damals gab es diese Art von Anonymität noch nicht. Man musste alles standhaft über sich ergehen lassen. Was mich am meisten verblüffte, war das schale Gefühl der Enttäuschung, das mich überkam, als Jackie mich an diesem Sonntagmorgen anrief. Ich hatte diese Eroberung monatelang geplant und als die Festung fiel, spürte ich nichts. Weniger als nichts. Da kommt so ein Mann in den Laden, um seiner Frau zum Geburtstag die Titelmelodie von Fireball XL5 zu kaufen und ich hab sie. Ein Original und für einen Zehner gehört es ihm. Und er ist vielleicht 2 oder 3 Jahre jünger als ich, aber er spricht sehr gewählt und er klimpert mit seinen Autoschlüsseln. Und aus irgendeinem Grund geben mir diese Dinge das Gefühl, gut 2 Jahrzehnte jünger zu sein als er, so um die 20 gegen seine um die 40. Und ich spüre plötzlich diesen brennenden Wunsch festzustellen, was er von mir hält. Da ist ihr Wechselgeld, da ist ihre Platte und jetzt mal ehrlich, für sie bin ich ein Heckenpenner, oder? Ich meine, er ist verheiratet, was schon beängstigend ist. Und er hat die Sorte Autoschlüssel, mit denen man selbstbewusst klimpert. Also hat er offensichtlich sowas wie einen BMW oder ein Bettmobil oder sonst einen tollen Schlitten. Und er macht eine Arbeit, für die man einen Anzug braucht. Und für mein ungeschultes Auge sieht er nach einem teuren Anzug aus. Will ich sein wie er? Eigentlich nicht, glaube ich. Aber ich ertappe mich dabei, mir schon wieder den Kopf über Popmusik zu zerbrechen. Ob ich sie mag, weil ich unglücklich bin, oder ob ich unglücklich bin, weil ich sie mag. Es würde mir helfen zu wissen, ob dieser Kerl sie je ernst genommen hat. Ob er je dagesessen hat, umgeben von abertausenden Songs über... Sag es, Mann, sag schon. Naja, über die Liebe. Ich würde sagen, hat er nicht. Ich würde sagen, auch Douglas Hurt hat es nicht. Und der Typ bei der Bank von England auch nicht. Und schon gar nicht Kate Adie. Oder tonnenweise andere berühmte Leute, die ich wahrscheinlich aufzählen können müsste. Was ich aber nicht kann, weil sie nie bei Booker T and the MGs mitgespielt haben. Also könnten sie mich wahrscheinlich in die Tasche stecken, wenn es um allgemein anerkannte Vorstellungen von Ernsthaftigkeit geht. Aber ich sollte die Nase vorn haben bei Herzensdingen. Kate, sollte ich sagen können, es ist ja schön und gut, in Krisengebieten herumzuzischen, aber was willst du in der einzigen Sache tun, auf die es wirklich ankommt? Du weißt, wovon ich rede, Baby. Und dann könnte ich ihr die ganzen emotionalen Ratschläge geben, die ich auf dem College musikalischer Universalbildung aufgeschnappt habe. Dazu ist es aber nicht gekommen. Ich weiß nichts über Kate Adies Liebesleben, aber es kann unmöglich in schlimmerem Zustand sein als meins. Ich habe fast 30 Jahre lang Leute über gebrochene Herzen singen hören und hat es mir das kleinste bisschen geholfen? Ein Scheiß hat es. Throughout the night on 963 kHz, this is Caroline Overdrive. An die Innenseite der Ladentür ist mit Klebeband ein handgeschriebener vergilbter Zettel geklebt. Hip Young Gunslingers, Bass, Schlagzeug, Gitarre für Band gesucht. Müssen auf AIM, Primal Scream, Fanclub etc. stehen. Im Laden nach Barry fragen. Ursprünglich endete die Anzeige mit dem drohenden Nachsatz Slacker unerwünscht. Aber nach enttäuschender Resonanz in den ersten paar Jahren der Rekrutierungskampagne entschied sich Barry, dass Slacker letztendlich doch willkommen seien, wenn auch ohne nennenswerten Effekt. Vor einer Weile fragte ein Kerl mit eigenem Schlagzeug nach und wenn sein minimalistisches Drums-Vocals-Duo auch einige Male probte, traurigerweise haben keine Tapes überlebt, beschloss Barry schließlich, und vielleicht zu Recht, dass er einen volleren Sound brauche. Seit damals allerdings ist Funkstille. Bis heute. Dick sieht ihn zuerst. Er stupst mich an und wir beobachten fasziniert, wie dieser Kerl auf den Zettel glotzt. Als er sich umdreht, um nachzusehen, wer von uns Barry sein könnte, gehen wir allerdings schnell wieder an unsere Arbeit. Er ist weder hip noch jung. Er sieht eher nach einem Roadie als nach einem zukünftigen Coverstar von Smash Hits aus. Er hat langes, strähniges, dunkles Haar und eine Wampe, die sich über den Gürtel geschummelt hat, um sich etwas mehr Platz zu schaffen. Schließlich kommt er zum Ladentisch und gestikuliert Richtung Tür. Steckt dieser Barry hier irgendwo? Ich hole ihn dir. Hey, Barry, Da will dich einer wegen deiner Anzeige sehen. Welche Anzeige? Für die Band. Ach, verpiss dich. Im Ernst, er will mit dir reden. Ja? Hast du die Anzeige hingehängt? Stimmt. Was kannst du spielen? Nichts. Aber du kannst singen. Ja. Wir suchen einen Sänger. Was für eine Art Sachen macht ihr denn? Naja, so in der Art wie das, was da erwähnt war. Aber wir wollen ein bisschen experimenteller sein. Unseren Pop-Ansatz wollen wir beibehalten, aber irgendwie etwas weiterfassen. Klingt super. Wir treten nicht auf oder sowas. Wir haben gerade erst angefangen. Mehr so Spaß. Aber wer weiß, was draus wird. Alles klar. Der Roadie kritzelt eine Adresse hin, schüttelt Barry die Hand und geht. Dick und ich glotzen seiner Hinteransicht nach, nur für den Fall, dass er explodiert oder sich in Luft auflöst oder Engelsflügel entfaltet. Barry verstaut einfach den Zettel in seiner Jeanstasche und sieht sich nach einer Platte zum Auflegen um. Als sei das, was gerade passiert ist, nicht genau die Art von kleinem Wunder, auf das die meisten von uns vergeblich warten. Was ist los mit euch beiden? Ist doch bloß eine picklige kleine Garagenband. Nichts weiter. Ich bin zu Hause und mache ein Tape von ein paar alten Singles, als das Telefon klingelt. Hi, ist das Rob? Hier ist Ian. Ray. Ich dachte, wir sollten uns vielleicht mal unterhalten, ein paar Sachen klarstellen. Was gibt es klarzustellen? Ich bin so wütend, dass meine Stimme zittert, wie sie es früher getan hat, wenn ich in der Schule kurz davor war, mich zu prügeln. Und konsequenterweise klinge ich kein bisschen wütend. Ich klinge ängstlich. Na hör mal, Rob. Meine Beziehung zu Laura hat dich offensichtlich zutiefst verstört. Ulkigerweise bin ich nicht gerade begeistert darüber. Scharf und deutlich. Wir reden hier nicht von witzigem Understatement, Rob. Wir reden von Psychoterror. 10 Anrufe pro Nacht vor meinem Haus rumlungern. Scheiße, verdammte. Wie hat er das gesehen? Na, das habe ich jetzt alles sein lassen. Das ist uns aufgefallen und wir sind froh darüber. Aber wie stellen wir den Frieden wieder her? Wir wollen es dir leichter machen. Was können wir tun? Ich weiß natürlich, wie einzigartig Laura ist. Und ich weiß, dass es für dich im Moment nicht allzu gut läuft. Es wäre schrecklich für mich, wenn ich sie verloren hätte. Aber ich möchte gerne denken, dass ich, wenn sie zu dem Entschluss käme, mich nicht mehr sehen zu wollen, ich diesen Entschluss respektieren würde. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja. Gut. Wie regeln wir das also? Weiß nicht. Und dann lege ich den Hörer auf. Nicht mit einem smarten, vernichtenden Einzeiler oder nach einer Flut Schmähungen, sondern mit einem, weiß nicht. Gut. Wie regeln wir das also? Ich hab das längst geregelt. Du erbärmliches, kleines Sackgesicht. Liz hatte ganz recht, was dich angeht. Gut. Wie regeln wir das also? Wir regeln hier gar nichts. Ian. Wenigstens ich nicht. An deiner Stelle würde ich mir eine neue Telefonnummer besorgen. Ich würde meine Adresse ändern. Nicht mehr lange und ein Auftritt vor deinem Haus und 10 Anrufe in der Nacht werden dir wie paradiesische Zeiten vorkommen. Nimm dich in Acht. Hosenscheiße. Aber ich möchte gerne denken, dass ich, wenn sie zu dem Entschluss käme, mich nicht mehr sehen zu wollen, ich diesen Entschluss respektieren würde. Wenn sie zu dem Entschluss käme, dich nicht mehr sehen zu wollen, würde ich diesen Entschluss respektieren. Ich würde sie respektieren. Ihre Freunde würden sie respektieren. Jeder wäre hin und weg. Es würde einem den Glauben an die Menschheit zurückgeben. Hi, ist das Rob? Hier ist Ian. Ray. Verpiss dich. Ich hätte jede einzelne dieser Sachen sagen sollen. Ich hätte wenigstens eine Obszönität einbauen sollen. Ich hätte ihm auf jeden Fall Gewalt androhen sollen. Ich hätte nicht mit einem Weiß nicht auflegen sollen. Diese Dinge werden an mir nagen und nagen und ich werde tot umfallen, an Krebs oder Herzversagen oder sonst was. Und ich zittere und zittere und ich schreibe das Skript in Gedanken um, bis es 100% pures Gift ist und es hilft alles nichts. Mary kommt in den Laden. Hi, Jungs. Dick und Barry verschwinden, verdächtiger und peinlicherweise. Gehst du mir aus dem Weg? Nein. Ehrlich, wie könnte ich, wenn ich nicht weiß, wo du die letzten paar Tage gesteckt hast? Dann ist es dir peinlich. Oh Gott. Ja. Muss es aber nicht. Das hat man wohl davon, mit einer Amerikanerin ins Bett zu gehen. Diesen ganzen gewollten Goodwill. Eine anständige britische Frau würde man nicht dabei erwischen, nach einem One-Night-Stand hier hereinzumarschieren. Hier ist man sich einig, dass solche Dinge im Großen und Ganzen am besten vergessen werden. Aber ich vermute, Mary will darüber reden. Ergründen, was schiefgegangen ist. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Selbsthilfegruppe, zu der sie mich mitschleppen will. Mit lauter anderen Paaren, die eine unbedachte, einmalige Samstagnacht zusammen verbracht haben. Wahrscheinlich werden wir uns ausziehen und die ganze Sache nachstellen müssen. Und ich werde mit dem Kopf im Pullover stecken bleiben. Ich dachte nur, ob du vielleicht mit zu Tiburons Auftritt kommen willst. Natürlich will ich das nicht. Wir sprechen nicht miteinander. Verstehst du nicht, Frau? Wir hatten Sex und das war das Ende. Das ist Gesetz hierzulande. Wenn es dir nicht passt, scher dich dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ja, super. Kennst du Stoke Newington? Da tritt er auf, im Weaver's Arms. Kenn ich. Ich könnte einfach nicht hingehen, aber ich weiß, dass ich da sein werde. Und wir haben einen netten Abend. Sie hat ganz recht, die Sache amerikanisch zu handhaben. Nur weil wir zusammen im Bett waren, heißt das nicht, dass wir uns hassen müssen. Wir haben Spaß bei T-Bone und Seth. Und Mary singt die Zugabe mit ihm. Und als sie auf die Bühne klettert, sehen die Leute dahin, wo sie gestanden hat. Und dann sehen sie zu der Person, neben der sie gestanden hat. Und das gefällt mir ganz gut. Und dann gehen wir drei noch auf einen Drink zu ihr und wir reden über London und Austin und Platten. Aber nicht über Sex im Allgemeinen oder die bewusste Nacht im Besonderen. Und dann gehe ich heim und Mary gibt mir einen netten Kuss. Und auf dem Heimweg habe ich das Gefühl, als sei da eine Beziehung, eine einzige wenigstens, die wirklich in Ordnung ist. Ein kleines, stilles Fleckchen, auf das ich stolz sein kann. Nein, schmink dir das ab. Barrys Band hat einen Gig und er will ein Plakat im Laden aufhängen. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung, Rob. Ich weiß es zu schätzen. Ach, ich dachte, wir hätten eine Regel für Plakate von Scheißbands. Ja, für Leute, die von der Straße reinkommen und uns löchern. Die ganzen Verlierertypen. Wie? Mal sehen. Sweet, die du abgelehnt hast. The Otters, Saint-Étienne, die Art Verlierer, meinst du? Was heißt hier, ich habe sie abgelehnt? Es war deine Regel. Ja, aber du warst begeistert von ihr, oder? Es war dir ein Fest, die ganzen armen Kids abzuschmettern. Jetzt mach schon, Rob. Wir brauchen die Stammkunden, sonst kommt überhaupt keiner. Okay, wie heißt die Band? Wenn der Name ganz gut ist, kannst du ein Plakat aufhängen. Barrytown. Barrytown? Kennt deine Arroganz keine Grenzen? Es ist nicht wegen mir, es ist der Steely Dan Song und sie haben ihn in The Commitments gespielt. Ja, aber hör mal, Barry. Du kannst nicht Barry heißen und in einer Band namens Barrytown singen. Es klingt einfach... Scheiße, sie hießen schon so, ehe ich dazu kam, okay? Es war nicht meine Idee. Darum hast du den Job bekommen, oder? Oder nicht? Es war einer der Gründe, warum sie mich ursprünglich gefragt haben. Stimmt, aber... Göttlich, obergöttlich. Sie haben dich nur wegen deinem Namen als Sänger engagiert. Natürlich kannst du ein Plakat aufhängen, Barry. Ich will, dass so viele Leute wie möglich davon erfahren. Nicht ins Fenster, okay? Kannst es da drüben über die Grappelkisten hängen. Wie viele Karten kann ich für dich zurücklegen? Du kommst nicht mal? Natürlich komme ich nicht. Sehe ich aus wie ein Mann, der sich irgendwelchen schauerlichen experimentellen Radau in irgendeinem grässlichen Nordlandener Pub anhören will? Du bist ein bitterer Widerling, Rob. Weißt du das? Es ist nicht meine Schuld, dass du von vorne bis hinten abkackst. Ach, du wärst natürlich in vorderster Reihe, um mich zu sehen, was? Nicht in der ersten vielleicht, aber ich wäre da. Geht Dick hin? Klar. Und Mary. Und T-Bone. Sollte die Welt wirklich von solcher Großmut beseelt sein? Ich hatte ja keine Ahnung. Broadcasting from Dublin on 738 kHz AM and 102.7 FM in stereo. Radio Nova. Endlich. Endlich. Endlich, einen Monat oder so, nachdem sie gegangen ist, kommt Laura, ihren Kram abzuholen. Es gibt eigentlich keine Auseinandersetzung darüber, was wem gehört. Die guten Platten sind mir, die guten Möbel, das meiste Küchenzeug und die gebundenen Bücher ihr. Das Einzige, was ich getan habe, war, einen ganzen Stapel Platten und ein paar CDs auszusortieren, die ich ihr geschenkt habe. Zeug, das ich haben wollte, von dem ich aber glaubte, es könne ihr gefallen und das dann irgendwie in meine Plattensammlung einsortiert worden ist. Ich bin dabei wirklich peinlich genau gewesen. Sie hätte sich nicht an die Hälfte davon erinnert und ich hätte damit durchkommen können. Aber ich habe jede einzelne rausgezogen. Ich hatte Angst, sie würde Ian mitbringen, aber das tut sie nicht. Es ist ihr sogar sichtlich unangenehm, dass er angerufen hat. Vergiss es. Er hatte kein Recht dazu und das habe ich ihm auch gesagt. Seid ihr noch zusammen? Sie schaut mich an, um zu sehen, ob ich scherze, und schneidet dann eine kleine Pechgehabt-Grimasse, die wahrhaftig nicht sehr attraktiv ist, wenn man es recht betrachtet. Ich wette, du kannst dich jetzt nicht mehr erinnern, was du hier verloren hattest, oder? Doch. Ich war hier, weil ich bei dir sein wollte. Nein, ich meinte, bei wie viel bist du jetzt? 45? 50? Du hast in diesem popligen kleinen Loch in Crouch End gewohnt. Du weißt, dass es mir nichts ausgemacht hat. Und Rays Wohnung ist auch nicht viel besser. Tut mir leid, aber können wir das klären? Heißt er Ian oder Ray? Wie nennst du ihn? Ray. Ian hasse ich. Schön, nur damit ich Bescheid weiß. Wie ist Ians Wohnung so? Laura setzt ihr gepeinigtes, stoisches Gesicht auf. Das habe ich einige Male zu sehen bekommen, kann ich euch sagen. Klein, kleiner als hier. Aber ordentlicher und weniger vollgestellt. Das kommt, weil er nur 10 Platten hat. CDs. Und das macht ihn als Mensch unmöglich. Barry, Dick und ich haben uns darauf geeinigt, dass man kein ernstzunehmender Mensch sein kann, wenn man nicht mindestens 500 hat. Das hast du mir schon viele, viele Male erzählt. Ich halte es für möglich, selbst dann ein ernstzunehmender Mensch zu sein, wenn man überhaupt keine Platten hat. Wie Kate Ady. Weißt du mit Bestimmtheit, dass Kate Ady keine einzige Platte hat? Naja, nicht keine einzige. Wahrscheinlich hat sie ein paar. Pavarotti oder so. Vielleicht ein paar von Tracy Chapman und eine Bob Dylan's Greatest Hits. Und zwei oder drei Beatles-LPs. Und ich wette, sie war eine von denen, die bei Partys beim Fade-Out von Brown Sugar machen. Und was dich angeht, gibt es kein schlimmeres Verbrechen, oder? Das Einzige, was halbwegs daran reicht, ist aus vollem Hals Hi-Ho Silver Lining mitzusehen. Das habe ich immer gemacht. Hast du nicht? Du hast mir geglaubt. Du hast mir geglaubt. Du traust mir wohl alles zu. Hier müsstest du jetzt sagen, dass du seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht hast. Und dann siehst du deinen Irrweg ein. Aber das macht nicht den geringsten Unterschied, Rob. Wir könnten lachen, bis ich im Krankenwagen abtransportiert werden muss. Aber das heißt nicht, ich würde meinen ganzen Krempel wieder reinbringen. Ich wusste schon, dass du mich zum Lachen bringen kannst. Warum gibst du nicht einfach zu, dass Ian ein Arschloch ist und bringst es hinter dich? Dann wird es dir besser gehen. Hast du mit Liz geredet? Warum? Findet sie auch, dass er ein Arschloch ist? Das ist interessant. Versau es nicht, Rob. Wir haben uns heute gut vertragen. Lassen wir es dabei. Ich zerre den Stapel Platten und CDs heraus, den ich für sie aussortiert habe. Da ist The Night Fly von Donald Fagen, weil sie die nie gehört hat. Und ein paar Blues-Sampler, von denen ich meine, sie müsse sie haben. Und ein paar Jazz-Dance-Sachen, die ich ihr gekauft habe, als sie einen Jazz-Dance-Kurs anfing, obwohl der sich als eine andere und offen gestanden viel schrottigere Form von Jazz-Dance erwies, und ein paar Country-Sachen in meinem fruchtlosen Versuch, ihre Meinung über Country zu ändern, und sie will nichts davon. Aber das sind deine. Ich weiß, du hast sie für mich gekauft und das war wirklich süß von dir, aber das war, als du versucht hast, mich in dich zu verwandeln. Ich kann sie nicht nehmen. Ich weiß, dass sie nur rumstehen und mich stumm ansehen würden. Und sie würden mich verunsichern. Und sie passen nicht zum Rest, der mir gehört, verstehst du? Dieses Dingplatte, die du mir gekauft hast, das war ein Geschenk für mich. Ich liebe das Ding und du hast ihn. Aber der Rest von dem Zeug... Wer zum Teufel ist Little Walker? Oder Junior Wells? Ich kenne diese Menschen okay, nicht. Ich habe verstanden. Es tut mir leid, so drauf rumzureiten. Aber ich weiß nicht, irgendwo steckt hier eine Lektion drin und ich will sicher sein, dass du sie mitbekommst. Ich habe sie mitbekommen. Du magst Sting und Junior Wells magst du nicht, weil du nie von ihm gehört hast. Du stellst dich absichtlich dumm. Tja, Denk darüber nach. Und später denke ich, wozu? Was hat es für einen Zweck, darüber nachzudenken? Sollte ich je eine neue Beziehung eingehen, werde ich ihr, wer immer sie ist, Platten kaufen, die sie mögen sollte, aber nicht kennt. Dazu sind neue Freunde da. Und so Gott will, werde ich mir nicht Geld von ihr leihen oder eine Affäre haben. Und sie wird nicht abtreiben müssen oder mit dem Nachbarn durchbrennen. Und dann wird es darüber nichts nachzudenken geben. Laura ist nicht mit Ray durchgebrannt, weil ich ihr CDs gekauft habe, auf die sie nicht scharf war. Und sich was anderes vorzumachen, ist einfach... einfach Psycho-Wichserei. Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. Come on. You found somebody new. Come on, y'all. Let's do it. Wenn ich keine einmalig preisgünstigen Compilation-LPs für neue Freundinnen mehr kaufen kann, kann ich gleich einpacken, weil ich nicht sicher bin, ob ich irgendwas anderes drauf habe. High Fidelity Teil 3 nach dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby. Übersetzung von Clara Drexler und Harald Hellmann. Funkfassung in 5 Teilen von Katrin Zipse. Mit Michael Mertens als Rob und Sophie von Kessel als Laura. In weiteren Rollen Timo Dirkes, Ingo Hülsmann, Stefan Hohnstein, Jule Ronstedt und Nicola Tigeler. Ton und Technik Johanna Fegert, Peter Lübke und Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginsler, Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.